1. Globis die Festzuversicht auf das, was man hofft, und ein tief Überzeugung von der Existenz der Dinge, die man mit den Augen nicht sehen kann. 2. Aufgrund dieser inneren Haltung erhielten die Vorfahren in der Geschichte ein lobendes Zeugnis von Gott. 3. Durch den Glauben erkennen wir, dass das gesamte Universum durch das Wort Gottes erschaffen wird, so dass das sichtbar nicht aus materiellen Dingen entstanden ist. 4. Aufgrund seines Glaubens bracht Abel Gott ein wertvolles Opfer dar als kein, weshalb als gerecht anerkannt wird, und obwohl starb, spricht sein Beispiel noch heut zu uns. 5. Henoch wird aufgrund seines Glaubens direkt zu Gott aufgenommen, one den Tod zu erfahren, da im Bereich zuvor besucht worden war, das sein Leben Gott gefiel. 6. One Glauben ist es jedoch unmöglich, Gott zu gefallen, denn wer sich ihm nahet, muss überzeugt sein, das existiert und die Genogen belohnt, die in aufrichtig suchen. 7. Noah vertraut der gottlichen Warnung vor zukünftigen Ereignissen, die noch nicht sichtbar waren, und bot gehorsam ein Arch zur Rettung seiner Familie, wodurch die Welt verurteilte. 8. Als Abraham gerufen wird, gehorcht im Glauben und verlieh sein Heimat, im in ein Land zu sehen, das als erholten sollte, one sein Genozell zu kennen. 9. Erlebte im Verheißen in Land wie ein Fremder in Zelten, ebenso wie Isaac und Jacob, die dieselbe Zusage von Gott erholten hatten. 10. Denn sein Hoffnung richtet sich auf die zukünftige Stadt mit festen Fundamenten, deren Pläner und Erbauer Gott selbst ist. 11. Ort sah erhielt durch ihren Glauben die Kraft, trotz ihres hohen Alters ein Kein zu empfangen, weil es sie Gott für absolut vertrauenswürdig hielt. 12. So stammen von einem einzigen Mann, der eigentlich schon kein Lebenskraft mehr besaß, nach kommen ab, die so zahlreich sind wie die Stern im Himmel oder der Sand im Meer. 13. All dies Menschen starben im Glauben, one die Erfüllung der Verheißungen erlebt zu haben, doch sie sahen sie aus der Fernen bekannten, dass sie auf Erden nur Gast waren. 14. Indem sie sich so äußerten, machten sie deutlich, dass sie auf der such nach einer eigentlichen, bleibenden Heimat waren. 15. Hatten sie debien das Land gedacht, aus dem sie ursprünglich gekommen waren, so hatten sie jederzeit die Gelegenheit gehabt, dorthings zurück zu kehren. 16. Stattdessen senden sie sich nach einer besseren, namlich der himmlischen Heimat, weshalb Gott sich nicht schamt, Gott genannt zu werden, die ihnen ein Stadt bereitet hat. 17. Als Abraham geprüft wird, war bereit, Isaac zu opfern, obwohl bereits die gottlichen Verheißungen empfangen hat und Isaac sein einziger rechtmäßiger Erbe war. 18. Debi war im Ausdrucklich zugesagt worden, dass sein Nachkommenschaft allein durch Isaac fortbestehen und benannt werden sollte. 19. Abraham rechnet jedoch fest damit, dass Gott die Mark besitzt, Menschen sogar von den Toten aufzuerwecken, weshalb seinen Sohn bildlich gesprochen von Tod zurück erhielt. 20. Ebenso segnet Isaac im Vertrauen auf die Zukunft sein Sohn Jacob und Esau im Hinblick auf das, was noch kommen sollte. 21. Kurz vor seinem Tod segnet Jacob im Glauben beid Sohn Josephs und Petit Gotten, warend sich auf die Spitze sein Stab stutzte. 22. Joseph erinnert sich am Ende seines Lebens und den zukünftigen Aussage der Israeliten aus Ägypten und gab Anweisungen bezüglich der Bestattung seiner Gebeine. 23. Aus Glauben versteckten die Eltern des Mose kein nach der Geburt drei Monate lang, weil sie seine besondere Schönheit erkannten und den Befehl des Königs nicht fürchteten. 24. Als Mose erwachsen war, weigerte sich aus Glauben, weiterhin als Sohn der Tochter des Pharaos bezeichnet zu werden. 25. Owen scheid sich bewusst dafür, lieber gemeinsam mit dem Volk Gottes misshandelt zu werden, als den Fluchtigen Genus der Sünde zu wählen. 26. Die Schmark, die mit dem Gesalbten verbunden war, hielt für einen größeren Reichtum als Schatzer Ägyptens, die er die zukünftig Belohnung im Blick hat. 27. One die Wort des Königs zu fürchten, verlieh Ägypten im Glauben und hielt standhaften Gott fest, als aber den unsichtbaren Gott tatsächlich sehen konnte. 28. Durch seinen Glauben ordnet er das Passafest und das Bestreichen der Türen mit Blutten, damit der Tod Sengel die Erstgeborenen der Israeliten nicht antastet. 29. Im Vertrauen auf Gott durch Quoten die Israeliten das Rot Meer y Trockens Land, waren die Ägypter bei demselben Versuchen den Fluten ertranken. 30. Nachdem das Volk sieben Tage lang am Jericho herumgezogen war, stürzten die Mauern der Stadt allein durch die Kraft des Glaubens ein. 31. Die Prostituierte Rahab wurde nicht zusammen mit den Ungehorsamen getötet, weil sie die israelitischen Kundschafter friedlich bei sich aufgenommen hat. 32. Die Zeit reicht nicht aus, ausführlich von Gideon, Barak, Simson, Jephthah, David, Samuel und all den anderen Propheten zu berichten. 33. Durch ihren Glauben bezwangen sie Königreich, setzten gerechtigkeit durch, erlebten die Erfüllung von Zusagen und verschlossen sogar die Rechen von Lohen. 34. Sie loschten die Gewalt des Führers, entkamen dem Schwert, gewannen in ihrer Schwachheit neue Kraft und schlugen all Storkkrieger fremde hier in die Flucht. 35. Frauen erhielten ihr verstorbenen durch Auferstehungsjurak, warend ander gefoltert worden und die Befreiung erblenden, ein bessier Auferstehung zu erlingen. 36. Wieder ander musten verspotten, ausbeichingen so fesseln und die Gefangenschaft in Dunklen Kirken ertragen. 37. Sie wurden gesteinigt, zersart oder mit dem Schwert hingerichtet, sie zogen in Tierhorten her. Litten Mangel und Worden grausam misshandelt. 38. Dies Menschen, der die Welt nicht wordig war, itten in Wusten und Gebirgen her und such ten Zuflucht in Holen und Erdlocken. 39. Obwohl all dies Personen aufgrund ihres Glaubens ein rühmliches Zunis erhielten, erlebten sie zu ihren Lebzeiten nicht die endgültige Erfüllung der Verheißung. 40. Gott hat namlich für uns etwas noch besseres vorgesehen, damit sie ihr Zwiel der Volendung nicht wann uns erreichen sollten.